einen langen Weg. Hab so viel Scheiße durchgemacht und schon gesehen. Ich weiß, worauf es ankommt. Ich weiß, was wirklich zählt. Ich habe es selber in der Hand und das lasse ich mir nicht nehmen. Manchmal erschreckt es mich, wie schnell die Zeit vergeht, wie die Dinge sich verändern, wie mein manches heute sieht, der noch zu mir steht, der noch zu mir steht. Wie oft wollte ich was ändern? Wie oft hab ich es versucht? Doch ich bin dran gescheitert und hab alles verflucht. Was sagt es? Komm, gib nicht auf. Sei einfach du selbst und stolz darauf. Komm, gib nicht auf. Sei einfach du selbst und stolz darauf. Stop!